ist Mitte März, die Vöglein zwitschern, der Frühling naht und wir schauen einmal, was unsere Frühlingsgefühle so machen. Am einen Ende ist der Jörn aus dem Norden. Chilp, chilp. Achso, und am anderen Ende ist die Dotti aus dem Süden. Moin. Du bist noch im Winterschlaf. Voll. Voll. Nein, ich hatte tatsächlich heute Frühdienst und habe um 6 angefangen und das ging schon fast die ganze Woche so. Also es war alles relativ anstrengend. Ich habe dann vorhin gedacht, ich lege mich lieber vorher nochmal hin und habe dann irgendwie von 4:30 bis um kurz vor 6 geschlafen und bin immer noch tatsächlich ein bisschen döschig. Ja, ich auch. Gott, oh Gott. Ich habe nämlich Biathlon vorhin geguckt und im Biathlon schlafe ich grundsätzlich ein während des Rennens und bin dann auch weggedöst und habe das Ergebnis noch gar nicht richtig mitbekommen. Aber dementsprechend Matschbirne habe ich jetzt nämlich auch. Super. Beste Voraussetzung für die 74. Episode. Wie ist das Wetter bei dir? Es ist stürmisch. Es ist wechselhaft. Es scheint teilweise die Sonne und teilweise regnet es auch parallel dazu. Also es ist etwas unstet und es soll am Wochenende angeblich wieder 1 Meter schneien. Wo da im Allgäu, das weiß ich nicht. Das kann ja durchaus auf 1500 Meter sein oder so. Aber sie haben wohl angekündigt, dass wieder 1 Meter Schnee fallen soll. Wie schön. Freut man sich doch. Ja, aber ich rechne nicht damit, dass es hier auf 700 Metern schneit, aber dieses uselige Wetter, ich habe jetzt mehrere Tage hintereinander Kurzarbeit und würde halt gerne rausgehen oder eventuell schon mein E-Bike wieder rausholen, mein Pedelec, aber das kann ich mir wohl noch in die Haare schmieren. Es wird nicht so sein. Und wie sieht's bei euch aus? Wir haben tatsächlich gerade einen Sturm hinter uns. Das Sturmtief Klaus ist hier durchgezogen und hat gestern, also wir zeichnen ja heute am 12. auf, 12. März und am 11. hat Klaus also innerhalb von 3 Stunden, 3,5 Stunden in ganz Schleswig-Holstein über 300 Feuerwehreinsätze ausgelöst. Halt alles so Sachen wie Ast auf Baum, Baum auf Straße, nee, Ast auf Baum ist Quatsch, aber Ich schlafe noch halb. Baum auf Straße, Ast irgendwo runtergefallen, Dixi-Klo weggeweht und solche Geschichten. Mhm. In einem Fall tatsächlich ist ein Baum auf ein fahrendes Auto geknallt. Das ist ja so meine Horrorvorstellung, dass sowas irgendwann mal passieren könnte bei Sturm. Der Fahrer kam aber mit dem Schrecken davon, der wurde leicht verletzt, kam ins Krankenhaus, aber dafür, dass der bei voller Fahrt von einem Baum getroffen worden ist auf der Frontscheibe, kann man, glaube ich, wirklich von mit dem Schrecken davongekommen sprechen. Dann war irgendwie eine Schule und noch ein paar Wohnhäuser, wo das Dach teilweise abgedeckt worden ist und solche Geschichten, Bahnverkehr eingeschränkt, weil da irgendwelche Bäume auf der Straße lagen und sowas. Aber alles durchaus im Rahmen. Und letztlich ein normales Sturmereignis, wie man das in Schleswig-Holstein halt manchmal so hat, würde man normalerweise halt eher so im Herbst erwarten. Im Frühjahr sind solche starken Stürme bei uns dann doch relativ ungewöhnlich. Nicht ausgeschlossen, wie wir sehen, aber zumindest jetzt auch nichts, womit man jetzt so in dem Ausmaß rechnen würde. Andererseits Sturm von Windstärke 10 bis 11, das haben wir hier schon mal. Das ist jetzt, also ja, hier ist ja, ne, wenn der Wind übers Meer angerauscht kommt, den bremst ja nichts. Das ist ja dann der Vorteil, wenn man ein paar Berge hat, dann halten die ja den Sturm so ein bisschen ab. Aber das haben wir ja hier nicht. Und das ist dann auf der anderen Seite wieder gut, dass die Bäume noch nicht ganz so grün sind. Das heißt, da kann der Wind eben noch relativ gut durchfahren. Wir hatten das vor ein paar Jahren. Da hatte es relativ lange geregnet. Die Böden waren weich und es war halt früher Herbst. Die Bäume waren noch voller Laub. Und da hatten wir dann also doch deutlich mehr Bäume, die einfach durch das Laub so viel Widerstand geboten haben, dass der Wind sie einfach umgeschmissen hat. Die aus dem feuchten, lockeren Bogen einfach rausheben konnte sozusagen. Naja. Frühjahrsstürme. Ja. Gut, dann. Find da mal eine gute Überleitung zu irgendwas. Haha. Ja, da find mal zu unseren Kommentaren. Die würde ich nämlich gleich vorneweg gerne nehmen, weil ich mich nämlich so riesig, so stürmisch darüber gefreut habe. Dass ich dachte, dass wir gleich die am Anfang nehmen und gleich mal vorlesen und uns dafür bedanken, dass die so nett geschrieben worden sind. Da zum Beispiel der Westkirchen Andi geschrieben: Hallo ihr beiden, ihr redet in der aktuellen Folge über Gerüche, die ihr nicht mögt. Dotti erwähnt eine Brauerei und Jörn eine Kaffeerösterei. Naja, das kann ich toppen. Bei uns in der Nähe ist ein Pharmaunternehmen, das ab und an Knoblauchpillen herstellt. Als dieser Hersteller noch keine gescheite Abluftanlage hatte, könnt ihr ja mal überlegen, wonach es gerochen hat. Und wir wohnen ca. 6 Kilometer von dieser Firma entfernt. Früher roch man auch gerne die nahegelegene Mülldeponie, wenn der Wind günstig stand, in Anführungszeichen. Aber auch das ist nach der Modernisierung deutlich besser geworden. Von der Landwirtschaft, die Gülle fährt, brauche ich euch ja keinen erzählen. Und ich kann euch nur zustimmen, Döner ist schon gut vom Geruch her. Viele Grüße aus dem Münsterland. Andreas. Genau, und der Dirk schreibt: Servus Dotti, moin Jörn, das war wieder eine sehr kurzweilige Folge, vielen Dank dafür. Zum Thema Geruch. Ich habe mal in Nürnberg in einer Firma neben einer Fabrik eines bekannten Eisherstellers gearbeitet. Wenn der Wind günstig stand, hat es nach frisch gebackenen Waffeln gerochen. Zum Glück ein angenehmer Geruch. Das stimmt natürlich. Also ich würde ja... Würde ich ständig Hunger haben. Exakt das. Exakt das. Genau, ein Freund von mir hat mal neben der Bäckerei gewohnt. Ich habe irgendwann gesagt, wir können hier nicht irgendwie, wir müssen irgendwo anders hin. Ich habe permanent Hunger, wenn ich bei dir bin. Und dann haben wir uns halt lieber mehr bei mir getroffen. Das war einfacher für die Linie, weil ich dann auch immer noch mal auf dem Heimweg noch einen Schlenker zu dieser Bäckerei machen musste. Ja, das ist ein herrlicher Geruch, frisch gebackenes Brot oder, Kuchen, herrlich. Genau, richtig. Apropos Waffeln könnten wir auch mal wieder machen. Oh. Was ist dein Spezialwaffelrezept? Das ganz normale, ich könnte jetzt die Zutaten nicht, das, was es auch in der Gebrauchsanweisung, da liegt ja auch so ein Gebrauchsanweisungsdöns dabei, da sind so verschiedene Rezepte drin und dann nehmen wir immer das Original. Also da gibt es jetzt nichts Spezielles, was ich da hervorheben würde. Wieso hast du ein Spezielles? Ja, eigentlich auch nicht. Mir fällt nur gerade, also immer wenn ich wenn ich Waffeln höre, dann muss ich an das Waffel Operation Center vom Chaos Communication Congress denken. Da gibt's halt jemanden, der das Thema Waffeln machen einfach lebt und der diverse Gastro-Waffeleisen hat und der eben ein sehr, sehr ausgefeiltes Rezept hat, wo sehr, relativ viel Butter im Teig ist, wo es auch Mate im Teig ist und das bereitet er dann in einer der Messehallen mit einem Stab von Freiwilligen immer zu und da kann man dann gegen Spende sich eine Waffel abholen und die sind sehr, sehr lecker. Werde mal gucken, also es gibt das Rezept, ist öffentlich, soweit ich weiß. Das werde ich dann mal in die Shownotes stellen. Das ist sehr, sehr gut, aber ein bisschen aufwendiger als das übliche Standardverfahren. Okay. Schmeckt man Mate raus? Nicht so stark, wie man denken würde. Ich würde jetzt irgendwie denken, dass es, säuerlich nicht, doch, vielleicht ein bisschen säuerlicher das Ganze ist. Ja, die ist ja in erster Linie, Mate besteht aus Wasser und 3 verschiedenen Sorten Zucker. Also die man so im Glas, in der Flasche kaufen kann im Laden. Von daher ist es in erster Linie süß, aber da ist natürlich auch so eine leichte, bittere, säuerliche Note mit drin. Das ist wahrscheinlich so wie irgendwie ein halber Esslöffel Zitronenschalenabrieb, den du in deinen fancy Risotto mit reintust. Das sorgt für eine gewisse Frische, aber du nimmst es halt nicht wirklich wahr. Ja, und allzu viel kann man davon ja sowieso nicht reinmachen, denn wenn ich richtig im Kopf habe, kommt da ja gar nicht so viel Flüssigkeit rein, oder? Weiß ich jetzt gar nicht, wie viel Milch mache ich denn immer rein? Ach, so viel, wie im Rezept steht wahrscheinlich. Ich habe das auch keine Ahnung. Schon. Aber ich überlege gerade, aber der Teig ist relativ dünnflüssig, doch, da kommt einiges an Flüssigkeit rein. Aha, okay. Wäre auch mal eine Option wert, klar. Ja, gucken wir mal. Waffelrezept. Ich finde es auch immer so eine gesellige Sache, so ungefähr wie Fondue essen oder so. Man sitzt dann da, wir haben das dann immer auf dem Tisch stehen und machen den Teig dann immer auf dem Tisch in das Waffeleisen. Dauert dann so 2 Minuten oder so. In der Zeit unterhalten wir uns und dann müssen wir halt abwechselnd essen oder teilen uns halt eine in der Zeit. Aber normalerweise essen wir dann abwechselnd und dann unterhalten wir uns dabei immer. Also wir machen jetzt nicht komplett alle durch, halten die irgendwie warm, sondern wir setzen uns wie beim Fondue essen an den Tisch und ja machen die dann gemeinsamer. Ich kenne das eigentlich. Macht ihr das anders? Voll. Also wenn es bei uns Waffeln gibt, also ich bin halt, wenn meine Frau ihren Familiengottesdienst hat, dann bin ich der Waffelbeauftragte und mache dann halt irgendwie, weiß ich nicht, für 40 Leute Waffeln. Und natürlich machst du dann halt die alle auf den Schlag fertig und stellst dann einen Teller mit einem großen Stapel Waffeln hin, weil die natürlich alle nicht warten wollen. Aber auch so, wenn es bei einer Party oder sowas Waffeln gibt, dann sind die eigentlich immer schon fertig. Und so wir zu zweit machen das eigentlich relativ selten. Das heißt doch jetzt häufiger, seitdem meine Frau sich diesen Waffelstickmaker gekauft hat. Das ist im Prinzip ein Waffeleisen, das nur Randstücke von Waffeln produziert, aber die halt dann irgendwie so 10 Stück nebeneinander und dann hast du halt so, ja, so ein bisschen, sieht aus wie zu groß geratene Pommes, nur halt aus Waffeln. Total geil. Okay, das kenne ich jetzt nicht. Ich kenne jetzt Waffelstick, haben wir mal gesehen auf so einem Alternativmarkt. Das war, sah dann so aus wie Eis am Stiel, also in Rundform. Diese Milky, wie hießen die damals, die Eisdinger, diese Milky Way oder wie die hießen, diese runden, länglichen Stängel. Keine Ahnung, nie gehört. Und das als Waffel, also in Rundform wie so Eis am Stiel. Und das fand ich jetzt auch nicht so spektakulär. Aber als Waffel wie Pommes? Ja, also so lang so, wie Pommes? Ja, so ein bisschen länger sind die und auch ein bisschen dicker. Aber die erinnern so von der Form her ein bisschen an Wellenschnittpommes. Und es ist halt so, der Gedanke ist, dass, also es gibt ja Leute, die den Rand von der Waffel am besten finden. Und ja, das ist halt das. Es ist im Prinzip einfach eine ganz normale Waffel in einer anderen Form. Also so. Ja, und wenn du da Waffeln machst, die normalen, und die werden doch dann lummelig und kalt und so, aber die magst du so. Ja, also wenn ich für 40 Leute Waffeln mache und dann merkt am Ende keiner mehr, ob irgendwo dazwischen eine kalt war. Also es hat sich auch noch nie jemand beschwert. Okay. Ja gut, wird ja auch nicht anders möglich sein. Also du hast da plötzlich 10 Waffeleisen stehen. Aber ja, wir haben 2. Und das ist dann immer so dieses, also der Teig muss fertig sein, wenn der Gottesdienst anfängt, damit ich dann bis zum Ende des Gottesdienstes durch bin mit den Waffeln. Das ist also Pflicht, sonst klappt es nicht. Und ist es bei dir dann auch immer so, dass jede zweite Waffel nichts, also die eine Waffel wird immer ziemlich dunkel, die nächste wieder viel zu hell? Nö, die sind, also die erste, die ist so ein bisschen knifflig, die kommt auch meistens weg. Das ist so die Reinigungswaffel, sage ich immer scherzhaft. Aber danach werden die eigentlich alle ziemlich gleichmäßig. Okay, machst du Butter drauf aufs Sonnenblumenöl Linksteil? Mit so einem Pinsel. Ah, okay. Na gut, wir machen nichts drauf. Vielleicht gibt es da einen Zusammenhang. Unter Umständen, müssen wir mal ausprobieren. Ja, dann hat der Westkirchen-Andi uns einen Beitrag mitgebracht. An sich fand ich den Beitrag jetzt nicht spektakulär. Wir können es aber trotzdem kurz mal erzählen, weil nämlich das Thema daraus vielleicht ganz interessant ist. Polizisten haben in Bochum eine Geheimtür entdeckt in einem Keller, das zu einem illegalen Pokerzimmer geführt hat. Und der Polizei war wohl aufgefallen, dass besonders teure Autos vor der Tür des Hauses, also vor dem Haus geparkt haben und elegant gekleidete Männer darin verschwunden sind in einem Hausflur. Und der Sache sind sie dann irgendwann mal nachgegangen und haben dann eben die Tür im Keller gefunden, die zu einem illegalen Spielothek oder wie man das nennen will, geführt hat. Dort stand dann ein Pokertisch und da waren auch gerade 3 Spieler dann beteiligt an einem Spiel. Und es gab da wohl auch noch Automaten, an denen andere Männer rumgedattelt haben. Hört sich so ein bisschen an wie so ein Krimi, wie man immer so im Fernsehen beim Tatort oder so sieht, dass so ein illegales Spielzimmer ausgeräumt wird. Mich würde mal an der Stelle interessieren, welche Erfahrungen du so mit Glücksspiel gemacht hast. Vielleicht, keine Ahnung, gehst du öfters mal in so ein Spielcasino oder sowas? Also, nee, überhaupt nicht. Also wir waren mal bei einem Junggesellenabschied in einem richtigen Spielcasino in Kiel. Das war eine total spannende Erfahrung, weil wir halt irgendwie, weiß ich nicht, wir waren 6, 7 Leute und hatten dann uns vorher informiert, worauf man achten muss, oder also was so der Dresscode ist und so. Und dann kamen wir also rein und dann muss man sich ja einchecken richtig mit Personalausweis und dann standen wir also da und da kam auch gleich einer von den Croupiers an und sagte, ah ja, guten Tag, sehe, Sie sind eine ziemlich große Gruppe, wenn Sie Interesse haben, dann würde ich für Sie einen der Roulette-Tische aufmachen und dann würde ich Ihnen so ein bisschen die Regeln des Spiels erklären, dann können wir mal so einen kleinen Probelauf machen. Und das war total geil, weil wir dann also wirklich mal die Roulette-Regeln gelernt haben und dann haben wir halt unsere Chips geholt, also hat dann jeder irgendwie so, was er meinte, dann sich geben lassen an der so richtige, so eine Wechselbank, und dann haben wir das Geld halt eingesetzt an einem richtigen, echten Billard, Roulette-Tisch, wo auch andere Leute gespielt haben, und das war total spannend, weil ich innerhalb von, weiß ich nicht, 10 Minuten meine 20 Euro, die ich mir gewechselt habe, verloren habe. Und den letzten Chip, den habe ich dann auf den bei jemand anderem hingelegt. Also neben mir stand jemand, der hat an einer Tour Geld verzockt. Und der legte dann irgendwie einen 500-Euro-Schein hin und sagt, ja, wechsel nochmal, das muss jetzt hier gleich vorwärts gehen. Und dann setzte der das alles irgendwie auf so eine Kombination aus 4 Zahlen. Also kannst halt entweder das ganze Geld auf eine Zahl setzen oder du legst es eben auf die Mitte zwischen mehreren Zahlen auf die Linie und dann Kreuz, ja, gelten die beide sozusagen, aber du hast dann eine andere Quote. Und er sagt, jetzt muss eine von den 4 Zahlen kommen, es geht gar nicht mehr anders. Und legte da irgendwie, weiß ich nicht, 300 Euro hin. Und ich dachte, ja gut, okay, dann tue ich mal einen von mir mit dazu. Wenn der sich so sicher ist, dann wird das wohl stimmen. Und tatsächlich, da kam dann auch was. Und weil eben diese Quote so gut war, war das halt irgendwie Faktor 20. Und dann habe ich meine 20 Euro wieder rausgehabt. Und habe gesagt, okay, ich höre auf. Das war total gut. Glück ja gehabt. Nee, aber sonst habe ich, also klar habe ich mal irgendwann, keine Ahnung, in der Kneipe auf den Spielautomaten rumgedrückt, aber so diese typischen, wo sich da irgendwelche Räder drehen und dann kriegst du hier ein Sonderspiel und dann musst du da drücken. Also das ist ja schon so gemacht, dass man die Regeln nicht versteht. Da habe ich ja irgendwie 5 Euro reingeschmissen und nach 4 Minuten hat mich das auch gelangweilt und dann habe ich gedacht, ja gut, dann höre ich halt auf, weil das alles andere in der Kneipe viel interessanter war. Aber was ich mal beobachtet habe, das waren 2 Typen, die auf einer Fährüberfahrt ganz gezielt die Spielautomaten auf dem Schiff im Blick behalten haben. Und wenn dann irgendwie nach einer Weile jemand wegging, dann haben die angefangen, an diesem Automaten zu spielen, weil die Automaten so eingestellt sind, dass sie nach einer bestimmten Zeit auf jeden Fall irgendwas ausspucken müssen. Ja, sie müssen ja irgendwie 60% vom Gewinn müssen sie ja, glaube ich, wiedergeben oder irgend sowas ist das, gell? Irgendwie sowas, ja, genau. Und die haben dann also da richtig, richtig Reibach gemacht. Das war halt so eine Fahrt, sind wir mit der Schule nach England rübergefahren und die hatten halt die halbe Nacht Zeit und haben die auch wirklich genutzt. So, wir haben in der Zwischenzeit an einem Videospielautomaten gestanden und dann haben das letzte Hartgeld verzockt, was wir noch irgendwie nicht wechseln konnten. Und das war auch in Ordnung, es hat auch Spaß gemacht. Aber die haben da richtig Kohle abgeräumt. Es war interessant zu sehen. Ich bin ja beruhigt, dass du das System auch nicht durchschaust, weil ich dachte auch immer, ich begreife es gar nicht, wann muss man da drücken und gibt es da irgendwie ein System, dass man, wenn eine bestimmte Zahl da gerade am Display erscheint, dass man dann draufdrückt oder was? Ich habe das auch immer nicht verstanden. Also ja, ich habe auch nie die Geduld gehabt, ehrlich gesagt, auf so einem Automaten, da stehen ja die Spielregeln drauf. Was da passiert und was der Automat sozusagen von dir erwartet an Eingaben. Echt? Das ist aber so klein gedruckt, also und es ist so viel, das war mir halt immer zu doof, mich da hinzustellen und den ganzen Sermon da durchzulesen, vor allen Dingen in so einer schummrigen Kneipenbeleuchtung. Da habe ich mich lieber mit meinen Leuten hingesetzt und habe mich irgendwie sinnlos betrunken. Da fand ich immer das Geld besser investiert. Ich weiß gar nicht, gibt es diese Automaten in Kneipen noch oder müssen die inzwischen ausgegliedert irgendwo anders stehen, weil wegen der ganzen Suchtgefahr und so? Also soweit ich weiß, gibt es das immer noch. Ich war schon lange nicht mehr in der Kneipe. Ja, auch jetzt über ein Jahr, ne? Komisch. So. Das mindestens, ja. Na, es gibt, also viele haben das auch gar nicht mehr, soweit ich mich erinnere, aber in manchen Kneipen, die so das für sich reklamieren, dass sie besonders urig sind, da findest du solche Automaten noch. Oder auch viel an Autobahnraststätten, wo Fernfahrer übernachten, da hast du das auch noch häufig. Okay. Ah, am Bahnhof. Da stimmt. Im Bahnhof. Ja, richtig, in Bahnhofskneipen. Genau, da blinkt das Zeug da immer rum. Genau. Ja, ich muss immer an euch denken, wenn, also an euch Schleswig-Holsteiner, wenn im Fernsehen wieder Werbung für Vetorino oder keine Ahnung da kommt, wenn da wieder so ein komisches Spiel-Casino, Online-Spiel-Casino genannt wird, dann ist ja immer im Kleingedruckten, beziehungsweise sagen sie es dann immer, dass daran nur Menschen aus Schleswig-Holstein angeblich teilnehmen können. Ja, genau, richtig. Das ist auch so gedacht, aber keiner überprüft, ob du wirklich aus Schleswig-Holstein kommst. Und Donnerwetter, da gibt es doch tatsächlich Leute, die da mitspielen, obwohl sie gar nicht in Schleswig-Holstein wohnen. Wer hätte das denn gedacht? So. Ja, vor allem, wie willst du denn das überprüfen, wenn ich da irgendwie einen fiktiven Namen und Heide eingebe oder so? Das, aber es gab jetzt ein Urteil, fällt mir bei der Gelegenheit gerade auf, das ist mir gestern oder vielleicht auch heute im dpa-Ticker über den Fuß gelaufen, das werde ich nochmal raussuchen. Da hat ein Gericht ein Online-Spielcasino dazu verdonnert, jemandem seine Spielverluste zurückzuzahlen. Das Landgericht Gießen hat ein Online-Casino dazu verurteilt, einem Spieler dessen komplette Spielverluste zurückzuzahlen. Anbietern von unerlaubtem Glücksspiel im Internet droht eine Klagewelle. So, das sind 12.000 Euro, die müssen vollständig erstattet werden und der Anbieter muss auch die Gerichtskosten bezahlen. Tatsächlich haben sie wirklich gewonnen mit der Argumentation, dass das Casino-Angebot in Deutschland verboten ist, weil der Anbieter konkret keine Lizenz hatte für dieses Glücksspiel und weil das eben illegal ist, muss seinem Mandanten das Geld zurückerstattet werden. Und also viele Online-Anbieter, also es gibt ja, das ist ja tatsächlich so, dass man sich in Schleswig-Holstein eine Lizenz geben lassen kann, um Online-Wetten anzubieten. Man muss aber nicht, also das ist so die Argumentation der Firmen, dass sie sagen, wir haben eine Lizenz in Malta und das ist eben auch die konkrete Argumentation dieser Firma. Man darf uns nicht aus dem europäischen Binnenmarkt ausschließen damit. Und da hat das Gericht jetzt entschieden, das ändert überhaupt nichts. Der Vertrag über die Teilnahme sei nichtig. Der Spieler habe seine Spieleinsätze ohne rechtlichen Grund getätigt und deswegen stehe der Rückforderung der Verluste nichts entgegen. Finde ich wirklich beeindruckend. Wo zahlen dann die Online-Spielcasinos ihre Steuern? Ist das dann in Schleswig-Holstein, wenn dort nur die Leute mitspielen dürfen, naja, offiziell? Also die haben dann nicht zwingend ihren Firmensitz in Schleswig-Holstein, sondern das ist dann halt häufig irgendwie sehr verzweigt und verschwurbelt. Irgendwo in einem Land, wo man halt wenig bis gar keine Steuern bezahlt. Aber das sind dann halt so 3-5% wahrscheinlich, die sich in Schleswig-Holstein eine Lizenz holen. Und das Gros sagt halt einfach, uns doch scheißegal, wie die Rechtslage in Deutschland ist. Wir sind eine maltesische Firma oder sonst irgendwas oder wir haben unsere Lizenz dort beantragt und uns kann keiner was. Und jetzt kommt eben das Landgericht Gießen und sagt, wohl. Und wir haben im Natürlich SH haben wir eine Folge darüber gemacht, so ein paar Minuten nur, wie das zustande gekommen ist mit dem Glücksspielstaatsvertrag von Schleswig-Holstein. Und da hatte ich auch eine Summe recherchiert, die ich jetzt nicht mehr zusammenkriege, wie viel Umsatz die tatsächlich machen. Es gibt also, das ist nämlich das Bescheuerte, dass es zwar bundesweit verboten ist, dieses Online-Glücksspiel anzubieten, dass es aber eben in Schleswig-Holstein die Möglichkeit gibt, sich eine Lizenz zu holen. Und die staatliche Glücksspielaufsicht, die dafür zuständig ist, das ist die von Hessen. Mhm. So, und das, da gibt es also so eine Überprüfungslücke. Also die mit einer Lizenz, die werden auch tatsächlich von der hessischen Lotterieaufsicht, oder wie das heißt, werden die auch beaufsichtigt. Aber die ganz vielen anderen, die agieren halt so im Graumarkt und da kann man auch nur schätzen, dass die, aber es liegt dann durchaus in den Milliarden, die diese Branche umsetzt. Das ist alles sehr, sehr spannend. Ja. Dubiose Verbindungen von Hessen nach Schleswig-Holstein. Genau. Ich kenne einen Hessen, der wohnt in Schleswig-Holstein. Verrückt. Da sollte man mal nachgehen, das ist der Sache. Das ist unglaublich. Der die Finger im Spiel hat. Nee, hat er nicht. Weiß ich zufällig. Hat er nicht. Ja, Glücksspiel kann süchtig machen. Ja, da muss man sehr doll aufpassen. Und wer da, es gibt von der Suchtberatung, gibt es da sehr, also in jedem Bundesland gibt es Stellen, wo man sich da Hilfe suchen kann. Das muss man immer dazu sagen, finde ich. Ja, ich habe mit 21 habe ich meine 21? Nee, Quatsch, bei uns ist es ja 18. Mit 18 bin ich zum ersten Mal, da hat mein Bruder mir zum Geburtstag ein Essen im Casino, also das war so ein angeschlossenes Restaurant, ein sehr gehobenes, hat er mir dort ein Essen spendiert und dann eben den Eintritt in dieses Casino. Da musste man damals, keine Ahnung, 50 Mark umtauschen oder irgendwas, die hast du dann mit speziellen Jetons erstmal verspielen müssen. Und wenn du dann mit dem Gewinn rausgegangen bist, dann hast du halt im anderfarbige Jetons gekriegt und mit denen konntest du dann wieder dein Bargeld zurückholen. Und da sind wir dann damals mal zusammen da eingekehrt Und das war im Kleinwalsertal und der Vorteil war eben, du musstest da nicht in Abendgarderobe und luxuriösem Glitterkleid reingehen oder mit Schlips und Krawatte und was weiß ich, sondern du konntest ordentlich angezogen mit einem ganz normalen Jackett und konntest du da reingehen, wie du halt zum Abendessen gehst. Und da haben wir dann auch mal am Roulette-Tisch gestanden und da war ein Mann, der wohl sehr viel an dem Abend verloren hat. Jedenfalls ist der fast eskaliert, weil er dann plötzlich behauptet hat, die Frauen hätten an diesem Tisch nicht zu suchen, die würden Unglück bringen und wie man das zulassen könnte, Frauen am Spieltisch zuzulassen. Und holla, ist da eskaliert und dann dezent hinausbefördert worden, weil er da doch ein bisschen ungehalten wurde, und dass das ja mal gar nicht geht. Da hast du ja gleich den perfekten Einstand in deine Glücksspielkarriere bekommen. Das ist ja fantastisch. Naja, ich habe schon mir die Ohren geschlackert, wenn der da die 1000 Mark war das damals noch, 1000 Mark Scheine hingelegt hat. Das war schon beängstigend, da die Geldstapel hinzulegen auf irgendeine Zahl und dann mit einer Kugel alles weg ist. Das ist ja der Wahnsinn. Das stimmt. Das ist nicht schön. Nee. Ja. Also dann lieber die Finger davon lassen. Ja, das stimmt. Von sowas. Oder du hast genug Geld, um dir vielleicht eine Berggondel, eine Kabine einer Bergbahn in den Garten zu stellen. Mhm. Wenn du das nämlich gerne machen möchtest, dann kannst du das jetzt tun. Das hat uns der Pano Lichtmaler, aka Robert, von Twitter zukommen lassen. Da werden nämlich in der Tegelbergbahn bei Schwangau werden die Gondeln versteigert. Mhm. Die haben jetzt 30 Jahre lang haben sie Gäste den Tegelberg hinauf befördert und das Ganze wird jetzt renoviert und so sind dann diese Gondeln verkauft worden. Und ich finde das eigentlich ganz spannend, weil so ein Ding im Garten zu stehen haben, das finde ich ehrlich gesagt ganz nice. Also würde ich jetzt auch nicht behaupten, dass ich sowas nicht. Ich wüsste nicht warum, ehrlich gesagt. Echt? Ja, also gut, also. Eine schöne Garte, so als Gartenhäuschen oder als Grillhäuschen oder so, ist doch eine nette Sache. Du musst dir die Dinger so vorstellen, da passen so ungefähr 12, 15, 20 Leute rein. Ja. Eine schöne Bierbank würde auf jeden Fall reinpassen. Davor einen schönen Grill aufbauen und dann bei Wind und Wetter kannst du dann da reingehen und kannst eine Gartenparty machen. Ich weiß nicht. Hol dich nicht ab? Null. Echt? Nee, also voll nicht. So. Ja, was dann? Leuchtturmgarten wie ich nächstes Jahr, oder? Ja, oder, oder halt eine auch, Windmühle, oder? Also ja, wenn wir jetzt nicht so mitten im Ort wohnen würden, sondern tatsächlich irgendwie so ein, ist ja grundsätzlich mein Traum, irgendwann mal so einen Resthof zu haben und da Eremit zu leben, fernab der Zivilisation. Wenn ich ein Grundstück im Außenbereich hätte, dann hätte ich auch eine kleine Windmühle im Garten, also so zur Eigenstromerzeugung. Durchaus. Also effektiv, nicht als Deko, sondern effektiv. Nein, wenn, dann sollte ich schon was bringen. Vielleicht ist das auch einfach der regionale Unterschied. Weißt du, also warum soll ich mir in Schleswig-Holstein eine Bergbahngondel im Garten stellen? Das ist doch also Irrsinn. Oder weil du ein Fan bist von Bayern und jedes Jahr nach Bayern in Urlaub fährst. Da kenne ich jemand anderen. Ich auch, deswegen sage ich es. Schöne Grüße. Ja. Ja, aber von mir, ja, oder wie gesagt, so eine Deko-Leuchtturm, der nachts blinkt oder keine Ahnung. Ich muss echt nichts im Garten stehen haben. Nee? Einmal im Jahr ein Zelt, wo wir irgendwie eine Feier machen oder so, das und unser Deichpott begehen, ja, das ist in Ordnung, aber ansonsten ist, also ich bin aber jetzt auch nicht so der Riesengarten-Fan irgendwie, also das ist schon so, ja, wir werden auch dieses Jahr wieder Rasen mähen müssen irgendwann und da habe ich jetzt schon keinen Bock drauf. Also, das ist einfach nicht mein Thema. Also ich würde jetzt auch auf Gedeih und Verderb keinen Steingarten haben wollen, aber so Gartendeko insgesamt ist nicht mein Thema. Ist nicht deins, nee, okay. Nee. Okay, ich wollte jetzt schon den Schwerlaster buchen und dir für 1,5 Tonnen, die 1,5 Tonnen schwere Gondel zukommen lassen. Ganz lieb. Nächste Woche. Aber das ist dann so ein bisschen wie Salz in der Schokolade. Das brauche ich nicht. Muss man nicht haben. Also so wirst du gar nicht gut. Jetzt gehen wir weg vom Garten, gehen wir mal in deine Wohnung. Würdest du dir da irgendwie was Exotisches hinstellen oder hinhängen? Irgendwie ein kostbare, keine Ahnung, oder ein Picasso oder irgend sowas? Hättest du daran Freude? Also wir haben tatsächlich ein bisschen Kunst uns mhm. gekauft. Hier in Husum ist eine sehr schöne Galerie, wo wir wir haben so ein Bild vom Husumer Hafen, das hängt bei uns im Wohnzimmer. Meine Frau hat in ihrem Büro zwei Bilder, die sie toll fand und also sowas. Das ist schon schön, aber ich würde jetzt halt nicht irgendwie tausende Euro dafür ausgeben, da irgendeinen großen Meister mir im Wohnzimmer hinzuhängen oder gar eine Statue in irgendeiner Ecke oder so eine, wie sagt man denn, Plastik, irgendeine, weißt schon, na, so ein mhm. Kunstgegenstand halt. Das sehe ich nicht. Also wenn ich jetzt irgendwie ein Gebäude bewohnen würde, das noch ein bisschen näher am Palast dran ist als dieses hier, dann und ich irgendwelche weitläufigen Flure hätte, die sonst leer und öd aussehen würden, dann vielleicht. Aber so, ich hätte also permanent Angst, dass ich da irgendwie was umrenne und dann fällt es auf den Boden und macht irgendwas kaputt. Nö. Also sowas, also klar, schöne Bilder finde ich total, total toll. Hänge ich mir dann auch gerne an die Wand. Also ein Freund von uns hat uns jetzt einen selbstgemachten Fotokalender geschenkt. Sowas ist natürlich, das ist auch sehr nah an Kunst tatsächlich dran, finde ich. Mhm. Aber ich würde jetzt so was du sagst, so Picasso oder irgend sowas, wo man also wirklich Hunderttausende für ausgeben könnte, das käme bei mir nicht an die Wand. Warum denn? Da müsste ich ja Angst haben, dass mir da noch jemand einen zweiten hinhängt. Nein. Ja gut, ich überlege gerade, davon abgesehen, dass mir das nötige Kleingeld fehlen würde, so ein Klint hatte ich mir mal überlegt, sowas an die Wand zu hängen, aber ich glaube, den guckst du dir auch relativ schnell über, wenn das so ein, weißt du, so Nachdruck halt, wobei Klint halt jemand ist, wo man sich auch schnell überguckt, aber auch sonst irgendwelche anderen, ich weiß es nicht, ist auch, glaube ich, nicht unbedingt unser Geschmack und unsere Sache. Nee. Naja, also ich war ganz überrascht. Also wir sind so in der, bei uns da in Husum in der Fußgängerzone, wo dieser Galerie ist, da sind wir halt immer mal vorbeigegangen, so beim Bummeln und die dekorieren halt relativ regelmäßig um und stellen immer mal neue Bilder ins Schaufenster. Das sind dann natürlich in der Regel auch Drucke, Nachdrucke von den Originalen. Aber da kriegst du dann halt auch irgendwann mal so den Impuls, ach Mensch, lass doch mal reingehen. Und dann hat sich das irgendwie nie so richtig ergeben. Und dann war hier, wie hieß das denn, Kulturnacht? Wo ganz viele so Kunstbetriebe irgendwie so Kleinigkeiten gemacht haben. Irgendwie Theatergruppe hat irgendwo gespielt oder dies oder jenes. Und in der Galerie hatten sie also jemanden, eine junge Frau, die gezeigt hat, wie man Blattgold auf einen Bilderrahmen aufbringt. Die hat also einen Rahmen vergoldet und hat, während sie das gemacht hat, hat sie eben erklärt, was sie da macht und wie und warum man das erst ins Wasser legen muss und dann auflegen und so. Das ist total spannend. Und während wir halt da waren, das war natürlich bei ihr am Tisch, war tierisches Gedränge, weil es halt so eine Veranstaltung war, da war die ganze Stadt auf den Beinen, sind wir halt so ein bisschen durch die Galerie gegangen und haben da ein paar fantastische Bilder gesehen. Einfach so von ganz, keine Ahnung, wie bekannt die Leute sind, die diese Bilder gemalt haben. Aber wo du halt davor stehst, sagst du, ja Mensch, ist ja total schön. Also könnte ich mir auch vorstellen. Und dann stehst du halt da und denkst, okay, oh, 600 Euro plus Rahmen, muss man sich auch leisten wollen. Aber dann guckst du halt ein bisschen weiter und irgendwann findest du eines entweder, was dich so anspringt, dass du sagst, Mensch, also das müssen wir noch mal zwei Nächte drüber schlafen, aber vielleicht möchte ich mir das dann häufiger angucken können. Oder du findest halt eins, was mehr in der Preisklasse ist. Es muss ja dann auch nicht das Original sein, sondern vielleicht gibt es einen Druck davon. Dass aber das Gleiche, das optisch das Gleiche ist. Nur dass du dann vielleicht, wenn es ein Ölgemälde ist, dann hast du ja auch die Struktur von der Farbe noch auf der Leinwand oder sowas. Und wenn du da jetzt drauf verzichten kannst, in Anführungszeichen, dann wird es natürlich sofort günstiger. Ja, klar, logisch. Ja, so ein Druck von 100 Wasser, das wäre natürlich auch was. Der hätte grundsätzlich hauptsächlich gedruckt, aber so ein 100 Wasser, der würde mir vielleicht noch am ehesten gefallen und an den kann ich mich auch nicht satt sehen. Also Das wäre vielleicht noch eher was. Aber wenn mein Weg richtig anders verlaufen wäre, dann könntest du jetzt vielleicht eine Hörmupfel an der Wand hängen haben. Oh. Ich sollte nämlich, welche Klasse waren das? Von der fünften, von der sechsten geht man ab. Ja genau, von der sechsten wechselt man die Schule und da hat sich die Kunstlehrerin, wollte sich dafür einsetzen, dass meine Eltern mich nach Augsburg zu einer speziellen Kunstschule schicken, weil sie da irgendwie Potenzial gesehen hat in mir. Mhm. Mein Vater hat aber damals gemeint, von Kunst kann man nicht leben. Am Arsch die Räuber. Machen wir nicht. Den Scheiß. Machen wir nicht. Brotlose Kunst. Und da ich auch Angst hatte, von daheim wegzugehen und viel zu feige dafür war, da irgendwie aufs Internat oder so, habe ich dann auch gesagt. Ja, das. Aber aus mir wäre auch nichts geworden. Das wäre. Das ist ja aber auch ein Schritt. Also ich glaube, ich wäre so nach der sechsten Klasse, wäre ich längst nicht selbstständig genug gewesen oder weit genug gewesen, dass ich hätte von zu Hause ausziehen können. Und klar ist natürlich, das Leben im Internat ist ja fast wie irgendwo zu Hause zu leben. Aber haben das ja viele geschafft. Ja, für mich wäre das absolut nichts gewesen. Ich war so anhänglich an meine Familie, das wäre nicht gut gegangen. Also wir haben dann auch das Jahr später haben wir da eine Eisläuferin drin gehabt, weil ja bei uns das Bundesleistungszentrum in Oberstdorf ist. Und da hatten wir zwei Eisläuferinnen. Die eine war irgendwie aus, keine Ahnung, Mitteldeutschland, Viersen, keine Ahnung. Und die andere kam aus Kanada. Und die beiden waren ja auch von zu Hause weg und mussten auf dem Internat und mussten dort ja schon richtig arbeiten. Es war ja, also Eisläuferin ist ja schon ein Beruf. Und das war für uns damals, war das was Besonderes, aber ich hätte es selber nicht gekonnt, umgekehrt. Hm. Das wäre nicht meins gewesen. Also ist nichts geworden aus der Kunst. Ha. Ist auch besser so. Also ich glaube, heutzutage könnte ich das gar nicht mehr. Ja, weißt du doch gar nicht. Also ja. Was aus dir geworden wäre, meine ich. Ja, mit der richtigen Ausbildung vielleicht, ja, ja, durchaus. Aber ich glaube, mein Vater hat schon recht gehabt, das ist so eine brotlose Kunst. Hätte ich vielleicht irgendwie eine Anstellung dann im Museum gefunden oder so, hätte da vielleicht in die Richtung irgendwas gelernt, studiert. Man weiß es nicht. Ja, das stimmt, man weiß es nicht. Aber es ist halt auch genau das. So, du, also, so, wir haben im Bekanntenkreis jemanden, der auch als Künstler also Bilder verkauft und das ist halt, also der malt relativ großformatig und also quer durch alle Stilrichtungen, mal so wirklich realistische Bilder wie so eine Strandszene oder und mal auch ganz abstrakt. Aber so, also der hat halt nebenbei auch noch einen anderen Job, mit dem er seine Brötchen verdient. So, der verkauft dann auch mal Bilder und wir haben auch fest vor, von ihm mal irgendwann eins zu kaufen. Aber das, ich weiß nicht, wie einträglich das tatsächlich ist. Ja, da wird es vielleicht eine ganz kleine Prozentzahl geben, die damit Geld verdienen kann, so wie bei allen Künstlern und Schauspielern. Ja. Und halt, ja. Dem letztens ein Tweet an mir vorbeigerauscht, da hat jemand gefragt, wie war der Satz? Ihr habt doch damals auch einen Aschenbecher im Kunstunterricht gemacht aus Ton, oder? Und da musste ich so loslachen, weil das haben wir wirklich gemacht. Ja, na klar. Wir haben im, du auch? Ja, natürlich. Und ich dachte, ich war die Einzige. Quatsch, nein. Ich glaube, das gehört wirklich bundesweit dazu zum Lehrplan. Und das war, jetzt also. Ohne Scheiß. Wir haben dann, das war tatsächlich so fünfte, sechste Klasse. Und wir hatten halt bei uns in der Schule hatten wir so einen Keramikraum, wo man sowas halt machen konnte. Richtig mit so einer Drehscheibe. Und da durften wir aber nicht ran, weil unser Lehrer gesagt hat, das macht nur Sauerei, Finger weg. Mhm. Der hat dann da hat er sich irgendwie eine Tasse oder einen Krug gemacht, während wir da rumgestümpert haben und irgendwie versucht haben, was hinzubekommen. Und mein Gott, ist das alles in die Hose gegangen. Also der Aschenbecher ist tatsächlich noch was geworden. Der hatte bei mir aber dann wirklich so die typische Kneipenform, wo dann in der Mitte so ein Höcker war, wo man seine Pfeife dran ausklopfen konnte. Ich wusste ja nicht, wofür man diesen Höcker braucht, aber das kannte ich halt. Bei uns zu Hause gab es keine Aschenbecher, aber wenn ich mal mit meinem Opa in der Kneipe war, dann sahen die halt so aus. Also habe ich so eingebaut. Und das zweite Ding war dann eine Tasse. Und das ist komplett nach hinten losgegangen. Erstmal hatten wir natürlich eben nicht die Möglichkeit, die Ränder so hoch zu ziehen auf dieser Drehscheibe, sondern wir mussten dann halt irgendwie, wir hatten also haben erst einen Boden gemacht und also so ausgewalzt und dann so ausgestochen, wie so einer Kuchenform, und dann halt da dran gebastelt irgendwie die Wand von dem Becher und da wiederum den Henkel. Ach du meine Güte. Ja, das war also furchtbar aufwendig und es war natürlich auch nicht dicht. So, und dann gab es eben irgendwie, dann kamen wir an den Punkt, okay, wie wollt ihr das denn jetzt glasieren? Und dann haben wir also vor diesem riesen Regal gestanden mit den ganzen Glasuren und da gab es dann zu allem irgendwie so ein Beispiel, wie die nachher aussah. Ja, und dann kam, das passiert, was passieren musste. Eins von den Mädels hat die Konfetti-Glasur entdeckt, also halt weiße Grundfarbe und da dann so farbige Punkte drin und das wollten wir dann natürlich alle haben und es gab halt genau irgendwie noch eine Tube. Die hat natürlich nicht gereicht. So, und dann gab es irgendwie noch die Option, so eine transparente Glasur zu machen. Da habe ich mich dann für entschieden und habe also aber viel zu viel von dem Zeug benutzt. Und es war jetzt also nicht, dass ich eine braune Tontasse mit einem leichten Schimmer versehen habe, sondern das war halt so, es sah halt so ein bisschen, also wollen wir ehrlich sein, es sah ein bisschen wie Sperma aus, ehrlich gesagt, nachher, was an der Tasse dran war. Und meine Eltern haben fanden die Tasse natürlich total toll und die wollten sie dann sogar benutzen und dann hatten wir das erste Mal Wasser sie haben reingetan. Dich geliebt. Ja, wie verrückt. Und dann haben sie das erste Mal Wasser reingetan und dann lief das so unten raus. Wir haben alle ganz furchtbar gelacht, wir fanden es einfach wahnsinnig witzig. Und dann stand diese Tasse halt immer auf der Fensterbank, so als Deko-Objekt. Aber niemand hat jemals angesprochen, wie die wirklich aussah. Da war ich auch sehr froh drüber. Gibt es die noch? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich gibt es die noch. Meine Eltern schmeißen nichts weg. Ja, genau. Vielleicht, es kann natürlich sein, dass die irgendwann mal beim Putzen zufällig runtergefallen ist. Das weiß ich nicht, aber wäre schön gewesen, oder? Ja. Nee. Wir haben damals so komische Bierdeckel bemalt. Das hat meine Mutter auch noch zu Hause irgendwo im Schränkchen liegen. Dann habe ich dem letzten Bild an der Wand gesehen, so 8x8 groß, nur ganz, ganz klein, wo man damals dann irgendwelche Blätter sammeln musste. Den Hintergrund hast du dann gemalt und hast du die Blätter da drauf geklebt. Und was ich mich gewundert habe, bin dem letzten zu ihr in die Speisekammer reingelaufen und da hing an der Wand meine Schürze, die ich im Handarbeitskurs damals gemacht habe, in der 7. oder 8. Klasse. Und da war ich auch noch erstaunt, dass es die noch gibt. Also das ist wahre Liebe, sowas aufzuheben. Tja, eindeutig. Ah, Wahnsinn. Gott, oh Gott. Ach, und siehst du, ich habe noch gedacht, ich bin der Einzige, die einen Aschenbecher gemacht hat. Das scheint ja das Einfachste zu sein, was man, also womit man Leute ans Arbeiten mit Ton heranführen kann. Also ich hatte die Wahl zwischen Aschenbecher und Schnecke. Und mit Schnecke konnte ich so gar nichts anfangen und dann dachte ich, Aschenbecher ist nützlich, nehme ich mit. Und damals hat man ja auch mehr geraucht, zwar nicht meine Eltern, aber die Pensionsgäste bei uns in der Pension. Und dann habe ich gedacht, ja, das ist was Sinnvolles. Und dann hast du abends in den Gästezimmern gesessen, hast gemütlich dein Pfeifchen geraucht, damit den irgendjemand benutzt. Mit irgendjemand, genau. Ach ja. Tja. Apropos Pensionsgäste, ich habe damals von einer Nachbarin so ein kleines Schächtelchen aus Holz geschenkt gekriegt, hat sie mir geschenkt und damit bin ich dann immer durch die Pension gelaufen und da waren da so hübsche Verzierungen drauf, so Edelweiß und sowas und alle Gäste haben dann immer gefragt, ah, was hast du denn da und zeig doch mal, ach Gott, das ist ja leer und dann haben sie immer so eine Mark oder so reingelegt und ich habe gedacht, Mensch, das ist ja ein geiles System. Wie praktisch. Das Geld wieder rauskam. Geil. Und dann hat sich das immer wieder gefüllt. Ja. Und am nächsten Tag habe ich das der Freundin erzählt und dann wollte die dir das plötzlich wieder haben. Ja, komisch. Ja, und dann kam so geschenktes geschenkt, wiederholen ist gestohlen. Aber das hat nichts genützt, sie wollte es wieder haben. Das ist ein schöner Mist, genau. Ja. Aber wo wir es gerade von Aschenbechern hatten, fällt mir noch der Artikel ein, den Sascha Erler reingereicht hat, dass nämlich Gläubige über Ausschlag klagen, nachdem ihnen ein Aschekreuz aufgemalt worden ist. Denn das ist ja so eine Tradition in der katholischen Kirche, dass man dann dass man so ein Aschekreuz auf die Stirn gemalt bekommt, weiß ich nicht, was da der Zweck ist tatsächlich. Ich weiß es nicht. Jedenfalls gab es in der Eifel in Monschau haben sie gesagt, wir wollen das gerne auch in diesem Jahr machen, also in Corona-Zeiten, und haben dann gesagt, das ist natürlich jetzt schwierig, weil wir Abstandsregeln einhalten müssen. Mit dem Gottesdienst, das ist ja auch eher ein bisschen schwierig, und deswegen haben sie also in 7 Kirchen extra abgemischt, so kleine Fläschchen mit einem Gemisch aus Asche und Weihwasser. Und wer wollte, der konnte sich eben eines holen in so einem kleinen Tütchen und konnte sich dann zu Hause ein Aschekreuz auf die Stirn malen und damit eben traditionell den Beginn der Fastenzeit begehen. Und ja, jetzt gibt es halt offensichtlich, haben dann einige davon Ausschlag und sogar auch offene Stellen davon getragen. Und wie sich herausstellt, war es wohl so, dass dadurch eine alkalische Mixtur entstanden ist, die Verätzungen verursacht hat. Deswegen wird in einigen Gemeinden auch auf die Beimischung von Wasser beim Aschenkreuz verzichtet. Das war mir nämlich ehrlich gesagt komplett neu, dass das vermischt werden muss mit Flüssigkeit. Ich kenne es halt nur so als Asche, die auf die Stirn gerieben wird, aber dass das mit Wasser vermischt wird, wusste ich ehrlich gesagt gar nicht. Die Gemeindereferentin sagt, sie haben es nur gut gemeint, weil sie dann eben ein besonders tolles Aschenkreuz den Leuten machen wollten, weil sie halt sagen, so hier die Asche alleine und dann tun wir noch ein bisschen Weihwasser rein für extra Segenpower. Und das war wohl nicht so schlau. Schade. Ja, es gibt schon so seltsame Sachen, die ich so auch nicht nachvollziehen kann. Bei uns kommen ja immer die Heiligen Drei Könige am 6. Und wenn man, egal ob man da ist oder nicht, ja, oder haben sie das inzwischen geändert? Ich glaube, die schmeißen jetzt inzwischen nur noch eine Karte rein und du kannst das selber draufkleben. Ich bin mir jetzt gar nicht mehr so sicher, aber früher haben sie dann immer noch ihr Kaspar, Melchior, Balthasar und Diaster. Falsch? Das ist nämlich genau der, das war nämlich nicht Kaspar, Melchior, Balthasar, sondern irgendein Segen, der zufällig auch mit den Buchstaben anfängt. Okay. CMB, mal gucken, was das heißt. Nicht für Kaspar, Melchior und Balthasar stehen die Kürzel, sondern die Botschaft lautet Christus mansionem benedictat oder Christus segne dieses Haus. Zack, bumm, bonjour. Zack. Okay. Und ich habe diese drei Scheinheiligen immer verflucht, als sie das da hingehängt haben. Und dabei wollten die mich nur segnen. Ich dachte, das wären die Initialen von denen. Ja, weil wir aber auch in einer Welt leben, in der es vollkommen statthaft ist, dass man irgendwo mit Edding hinschreibt, Dotti war hier. Also ich mache das immer. Wenn ich irgendwo hingehe, dann schreibe ich immer, Dotti war hier. Ja, ja, danke. Gut, dass du es zugibst. So wie Marco auch ständig überall Visitenkarten vom Camping Caravan Podcast liegen lässt, ob ich nur da war oder nicht. Naja. Ja, mit Wasser, das ist übrigens ein Stichwort mit deinem Edding. Na? Weil bei uns wurde es teilweise mit so einer Fettkreide, so einer fettunlöslichen Kreide da, wasserunlöslichen Kreide dahin gemacht und dann konnte man das nicht wegwischen und ehrlich gesagt war ich dann auch immer so ein bisschen abergläubisch und habe gedacht, nee, das kannst du jetzt nicht wegwischen, weil das vielleicht nützt es ja doch irgendwie, ich weiß ja nicht. Na, vor allem, wenn du es nicht wegwischst, also das hat meine Oma immer gemacht, die hat dann also, die hatte irgendwie, ich will nicht sagen so ein Deal mit denen, aber die hatten halt neben der Haustür eine relativ glatte Wand und da haben die oben einmal den Segen draufgeschrieben und dann immer darunter nur noch die Jahreszahl aktualisiert. Und so hatte sie halt nicht die ganze Wand voll geschmiert, sondern immer nur so einen kleinen Teil. Ah, okay, auch nicht schlecht. Also bei uns haben sie dann irgendwann mal angefangen, einen Klebestreifen drauf zu kleben. Der war dann besser abzufrutteln. Ja. War so ein Klebestreifen, der war schon vorgefertigt. Da stand eben dieses C-Dingsbums drauf. CMB. Kasper? Nee. B, genau. Und dann konntest du das einfach nur noch an der Seite so ein bisschen anfrutteln und dann runterziehen mit einem Riss. Und die haben sich dadurch die Arbeit erspart, das jedes Mal da auf die Schulter zu steigen und oben über dem Türrahmen hinzuschreiben, sondern sie hatten es immer schon alle vorgefertigt, brauchten das nur noch draufpappen. Und wir haben das Ding wieder einfacher abgekriegt. Tja, bei uns kommen die gar nicht. Weil ihr nicht überwiegend katholisch seid, oder? Das hängt damit zusammen sicherlich, dass wir nicht überwiegend katholisch sind, aber es möglicherweise hängt es auch damit zusammen, dass das hier ein evangelisches Pastorat ist und dass die einfach nicht zur Konkurrenz kommen. Möglicherweise. Also es ist. Ich dachte jetzt bei euch komplett im ganzen. Nee, bei uns persönlich. Viertel. Nein, bei uns, ach so, bei uns persönlich. Okay. Also wir haben noch am Türstock haben wir noch irgendwo so ein paar Reste, die sind aber wirklich uralt. Aber ja, das ist auch eher so, dass die katholischen Kirchen hier so ein bisschen zurückbauen. Also es werden immer mehr Pastorate, Pfarreien heißt es bei denen, zusammengelegt und Kirchen geschlossen und entweiht, also in Tönning, entwidmet heißt es dann, nicht entweiht. In Tönning hier ein paar Kilometer entfernt. Die haben jetzt dieses Jahr die katholische Kirche geschlossen und jetzt gibt es halt eine Pfarrei, die im Prinzip zwischen Husum und dänischer Grenze für alle Katholiken zuständig ist oder so. Das ist, ja, denen laufen sie halt auch weg. Geht immer mehr zurück. Ach so, ja. Irgendjemand hat auf Twitter diese Woche geschrieben, dass die Dorfkirche nicht mehr renoviert werden soll, weil die katholische Kirche das nicht mehr für sinnvoll erachtet und dann soll die Kirche jetzt abgerissen werden. Das fand ich auch ein bisschen heftig, dass dann eine ganze Kirche dann eventuell wegkommt. Naja, das ist ja. Wir haben hier unten eine neue apostolische, die ist jetzt auch in Privathand. Das hat ein Fotograf aus Berlin übernommen. Der wohnt jetzt da drin, hat sich die Kirche ausgebaut als Wohnhaus. Ist natürlich auch hübsch, aber ja. Allgemein scheint sie mit der Religion zurückzugehen. Ja, das ist ja so ein allgemeiner Trend irgendwie, dass mehr Leute austreten, als jemals nachkommen. Das ist durchaus so. Und ich weiß auch, in Bitburg in der Eifel, da in der Nähe habe ich mal gearbeitet, da haben sie dann sogar in einer ehemaligen Kirche eine Zeit lang eine Disco drin gehabt. Und der Tobi Bayer hat im Einschlafen-Podcast mal erzählt, dass sie eine Kirche in Schottland über Airbnb als Ferienwohnung gebucht haben und da hatten sie, also waren sie dann am Ende irgendwie, ich glaube, mit 8 Leuten oder so, 2 Familien, die da auch reichlich Platz drin hatten, das ist aber auch schon ewig her. Das finde ich allerdings ziemlich spannend, in so einer Kirche zu wohnen. Allerdings würde es wahrscheinlich ziemlich schwierig sein, die zu beheizen. Das ist genau der Punkt. Also deswegen kriegen auch immer mehr Kirchengemeinden so ein kleines Problem, weil du halt gerade so ein alter Bau, den kriegst du halt auch nicht, also du musst halt dauerhaft heizen, auch damit die wenn das gerade so, je älter das Gebäude ist, desto wichtiger ist das, weil dann natürlich vielleicht die Orgel braucht eine bestimmte Temperatur, eine bestimmte Luftfeuchtigkeit, irgendwelches Mobiliar oder der Altar trocknet dann aus, wenn es zu kalt ist oder zu trocken ist. Das ist ein Riesenproblem und ist ein wahnsinnig großer Kostenfaktor. Und das ist auch, es gibt halt eine ganze Menge Leute, die sich darauf spezialisiert haben, solche Sachen zu erhalten und die Kirchengemeinden darin zu beraten, was sie tun müssen, damit irgendwelche jahrhundertealten Kulturschätze dann nicht verloren gehen, dass die also bestehen bleiben. Und gleichzeitig werden halt die Einnahmen durch die Kirchensteuer immer weniger. Da haben einige Gemeinden ganz schön dran zu knapsen. Mhm. Und natürlich wachsen dann auch die Pastoren nicht auf den Bäumen. Also das ist auch in der Nordkirche so, wo meine Frau arbeitet. Die richten sich auch darauf ein, dass sie immer weniger Mitglieder haben und dass immer mehr Kirchengemeinden dann vielleicht irgendwann nur noch eine halbe Stelle haben oder dann eben gar keine Pastoren. Mhm. Ja, also das gibt also jetzt gerade vor einem Jahr haben sie einen neuen Pfarrstellenplan beschlossen und da steht drin, wenn meine Frau hier irgendwann mal die Segel streicht und die Gemeinde wechselt, dann wird hier bestenfalls noch eine halbe Stelle sein. Ach was, ja, okay. Das, was jetzt eine volle Stelle ist. Mhm. Also auch in der evangelischen. Ja, natürlich. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte jetzt eher so, dass das Katholische und so, dass das eher so Probleme hat, weil ja der Freigeist doch sich ein bisschen verändert und man so ein bisschen anders über Kirche denkt. Ja, das ist ja zum Beispiel gerade in Köln so eine Sache, ne? Da treten die Leute ja aus Protest gerade aus, wegen der Missbrauchsfälle, die offensichtlich ja auch oder die offenbar auch durch die Kirchenleitung so ein bisschen verdeckt werden sollen. Mhm. Und da ist es ja so, dass das Ordnungsamt der Stadt jetzt irgendwie gar keine Termine mehr frei hat, weil so viele Leute einen Termin gebucht haben, um aus der Kirche auszutreten aus Protest, dass sie gar nicht mehr hinterherkommen. Ja, aber da sind die Kölner auch so ein bisschen spannend. Also es gab mal vor Jahren, das war noch ein anderer Bischof damals, da war dann irgendwie, keine Ahnung, irgendein großer Festgottesdienst im Kölner Dom und da hat ein Kinderchor gesungen und das war halt jetzt kein professioneller Chor wie, was weiß ich, Domspatzen aus oder Leipziger Thomanerchor oder irgend sowas, sondern es war halt so eine, weiß ich nicht, eine Schule oder keine Ahnung was, auf jeden Fall Kinder, die das nicht normalerweise machen und auf einem bestimmten Niveau singen. Und da gab es halt Applaus für die Kinder, weil sie so toll gesungen haben. Und dann hat sich der Bischof halt hingestellt und hat gesagt, dass ja also der Kölner Dom jetzt kein Theatersaal sei und das sei hier kein Ort für Applaus. Und dann hat das irgendwie 3 Sekunden gedauert und dann gab es Standing Ovations für diese Aussage. Also die Leute sind von den Sitzen gesprungen und haben im Stehen applaudiert und ihm zugejubelt, was er für ein toller Hecht ist. Fand ich fantastisch. Laute Ironie, ja. Ja. Okay. Sehr schön. Ja, das ist ja auch, ja, es ist alles ein bisschen eingerostet. Und ja, das hatte der Bischof wahrscheinlich auch etwas anders geplant. So ähnlich wie die Macher einer Brücke in Bayern. Da hat uns der Dirk ganz kurz vor der Aufzeichnung noch einen Link reingereicht. Und zwar im bayerischen Bürgstadt. Da soll eine Brücke für Fußgänger und Fahrradfahrer über den Fluss Erf gesetzt werden. Jetzt ist halt ein kleines Missgeschick passiert, als sie diese 3,5 Tonnen schwere Brücke mit dem Kran einsetzen wollten. Zwischen die beiden Pfeiler, da fehlten dann 14,5 Zentimeter. Mal ein bisschen peinlich, wenn sowas passiert. Die hatten tatsächlich extra mit einer Polizeieskorte von der Firma, die in Baden-Württemberg produziert hat, diese Brücke um Mitternacht nach Unterfranken transportiert, damit die dann zur Einweihung am Donnerstag bereit ist und eine Kindergartengruppe sollte die erste sein, die über diese Brücke gehen. Ja, schade. Dann war an einem Aufleger fehlten 14,5 Zentimeter. Schuld war ein Querbalken aus Holz auf dem Bettungssockel, der nicht im Bestandsplan dokumentiert gewesen war. Das kann man offenbar relativ fix beheben, deswegen soll die Brücke dann jetzt in der kommenden Woche eingesetzt werden. Bis dahin liegt sie auf einer Wiese. Mhm. Tja. Und die Kinder schreiben. Überlege ich gerade, was schlimmer ist, ob eine Brücke zu kurz ist oder zu lang. Ich würde gerne den einen Satz noch ergänzen. Die Kinder haben nämlich vom Bürgermeister davon erfahren, dass sie jetzt nicht über die Brücke gehen dürfen, weil die einfach nicht reinpasst. Und die Kinder haben wohl Verständnis gezeigt, denn das sei ihnen mit ihren Lego-Bauwerken auch schon mal passiert. Okay. Ja, also ich glaube, zu lang ist nicht so schlimm. Obwohl doch, wahrscheinlich schon. Klar. Eine Brücke, die hat ja an beiden Enden diese Widerlager, damit die Dehnung, temperaturbedingte Dehnung ausgleichen. Das muss schon genau da reinpassen. Also, ob sie zu lang ist oder zu kurz, ist unerheblich. Ist beides blöd. Was hältst du von einer Brücke in deinem Garten? Ja, aber worüber denn? Da müsste ich ja. Über einen Koi-Teich. Ja, ich wollte es gerade, in dem Moment wollte ich es gerade sagen. Ich müsste dann erst einen Teich anlegen und einen kleinen Bachlauf. Mhm. Ne? Und da muss ich dann eine Wasserleitung noch eingraben, damit dann am Ende von dem Bachlauf das wieder hochgepumpt wird und es eine künstliche Quelle gibt, aus dem dann das Wasser lustig rausplätschert. Und dann sitzt du im Garten, hörst ständig dieses Wasser plätschern und musst permanent auf Klo. Nein, vielen Dank. Ach, jetzt komm. Ja, oder was? Die Rente naht, du wirst bald nicht mehr. Die Rente naht, Alter, was ist das denn? Die Rente naht. Ja, du musst ja schon mal denken, davor rausdenken. Ja, ja, genau, richtig. Und dann sollen wir hier noch, also vor allen Dingen, wenn ich jetzt anfange, einen Flusslauf in den Garten des Pastorats zu verlegen, damit ich in meiner Rentenzeit irgendwas Schönes davon habe, dann sitzen wir hier noch 30 Jahre. Allein wäre schon. Das so schlimm? Nee, ach, nö. 30 Jahre in Husum? Gar nicht, nein. Also wir sind uns eigentlich einig, dass wir, dass es wahrscheinlich keinen besseren Platz geben wird. Um zu wohnen. Also das ist schon, aber also ich kann mir schon auch vorstellen, dass meine Frau irgendwann mal die Gemeinde wechseln möchte. Also ich würde das wahrscheinlich tun, irgendwann. Mhm. Also ist alles noch lange hin, alles nicht spruchreif. Aber das wird zumindest auch empfohlen, ne, dass man so alle 10 Jahre mal die Stelle wechseln sollte. Und echt? Damit es nicht so ein sich fährt? Oder was da der warum? Grund ist, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Okay. Aber es gibt durchaus auch Leute, die auf der ersten Stelle sitzen bleiben, bis sie in der Rente sind. Das ist, ja, der nachfolgende Pastor, der würde sich vielleicht auch über so eine schöne Koi-Anlage freuen und so eine Brücke oder ja, so einen oder chinesischen halt nicht. Garten oder so. Genau. Also ist halt immer so die Frage, ich meine, wenn das jetzt unser Haus wäre, würde ich drüber nachdenken. Aber das Ding gehört mir ja nicht. Und dann ist es halt wie mit jeder guten Mietswohnung. Ich werte doch nicht jemand anderem die Immobilie auf. Das dürfen die schon schön, wenn hier irgendjemand einen Keuteich haben möchte, dann dürfen die es gerne selber machen. Ja, schon klar, so. Logisch. Und abgesehen davon, je mehr Keuteich wir haben, desto weniger Platz ist hier zum Zelten fürs Deichpott. Muss man fairerweise auch mal sagen. Aber du könntest das ganz billig angelegt haben. Beim nächsten Deichpott drückst du jedem so einen Spaten in die Hand und sagst, so, auf geht's. Mhm. Hier Material aus dem Baumarkt. Das wird auf gar keinen Fall eskalieren. Ist der Wahlspruch dieser Veranstaltung. Und ich habe so eine Idee, also ja doch, nee, das wird auf gar keinen Fall eskalieren. Nein, nein. Du kannst ja daneben sitzen im Stuhl. Und im ich weiß zufällig, dass das nichts so bringt. Ah, okay. Okay, du hast deine Erfahrung. Ja. Mhm. Was wollt ihr denn mit dem Einkochtopf? Krokettensoßen machen? Also da hatten sie sich dann halt Sven hatte seine gasbetriebene Fritteuse dabei und da hatten sie dann Kroketten gekauft, die sie frittieren wollten und dazu braucht man ja Bratensoße. Und dann haben sie sich gedacht, dann holen sie sich den Einkochautomaten, diesen großen Topf hier, wo man auch Glühwein drin machen kann. Den kann man auf 70 Grad aufheizen. Das reicht, um da 5 Liter Soße drin zu machen und dann gab es halt Bratensoße und Kroketten. Schön. Ja. Also war lecker. Klar, natürlich. Also nicht, dass wir jetzt nicht irgendwie vorher aus 3 Töpfen Chili gegessen hätten oder sonst irgendwie. Also wir haben es uns auch durchaus gut gehen lassen. Nee, war toll. Ja, fantastische Veranstaltung. Red bloß weiter. Ich mache hier gerade unterm Hashtag Deichport, mache ich gerade den Vorschlag, dass ein Koi-Teich gebaut werden soll. Nur zu. Du bist verreist. Ich bin dann nicht da. Okay. Apropos, ist das wieder geplant oder fangt ihr erst gar nicht damit an und wartet die aktuelle Situation ab oder wie soll das tun? Ach, also es gibt so Tage, wo wir sagen, wir steigen jetzt in die Planung ein und lass mal gucken, wie ein Termin aussehen kann und dann guckst du halt drauf, wann Leute, die jetzt schon dran sind mit Impfen, ihre Zweitimpfung bekommen können und dann denkst du so, wenn du diese Woche einen Termin hast, dann kriegst du die Zweitimpfung im Juli. Ob wir dann schon alle durchgeimpft sind, ist fraglich. Also ich glaube nicht. So Juli. Ist so. In Schleswig-Holstein ist das so. Echt? Ja. Ja, maximal 12 Wochen, wenn du Astra hast, aber die anderen sind doch kürzer. Ja, also aber BioNTech wird ja auch nur an die Leute verimpft, die über 80 sind. Okay. Ach so, ja, und dann kriegt man nicht gleich was. Ja, okay. Genau. Verstehe. So, du musst also, du kannst durchaus Termine kriegen. Das geht, es ist nicht einfach, gerade in Schleswig-Holstein. Aber das geht wohl, wenn man sehr, sehr viel Geduld und Ausdauer hat. Aber dann ist eben der Termin für die Zweitimpfung wird sofort mitvergeben. Ist auch nicht verschiebbar oder sowas. Du kannst diesen Erstimpfungstermin nur annehmen, wenn du an dem zweiten Termin dann auch Zeit hast. Mhm. Und wenn du heute einen Termin buchst, dann ist dein zweiter Impfungstermin im Juli. Jetzt ehrlich, so lang? Also, ja, das frag mich nicht, keine Ahnung. Nee. Okay, sehr seltsam. Aber bei euch kann man inzwischen sich anmelden, also online oder per Telefon oder wie läuft das bei euch? Ja, ach, das ist, wir hatten ja so ein bisschen Chaos. Also Bayern macht es ja ein bisschen schlauer, da kann sich ja jeder registrieren und kriegt dann irgendwann eine Einladung, wenn ich es richtig verstanden habe. Bei uns ist es halt so, wir haben jetzt seit dieser Woche darf auch die Prioritätsgruppe 2 sich eintragen und dann gibt's halt so ein Portal impfen-sh.de, da kannst du halt, die rufst du auf und dann musst du eben anklicken, warum du impfberechtigt bist. Keine Ahnung, Kontaktperson einer Schwangeren, Diabetes, Nierenerkrankung, Behinderung, Berufsgruppen, gibt's ja verschiedene, die mit dazugehören. Und dann trägst du deinen Namen ein, dein Geburtsdatum und dann wirst du schon anhand des Geburtsdatums einem Impftermin, einem Impfstoff zugeordnet und dann gibt das System eben die freien Impfplätze an, die im Land gerade verfügbar sind. Dann suchst du dir ein Impfzentrum aus und meldest dich da an. Das ist zumindest der Idealfall. In der Praxis ist es offenbar so, habe ich mir sagen lassen, dass man halt mal gar keine freien Termine angezeigt bekommt, mal 2 oder 3, die im Zweifelsfall auch weit entfernt sind. Aber da klickst du dann halt an und trägst dich ein und bis du dann halt durch das Formular durch bist, hat den Termin schon jemand anders gebucht. Das ist alles so ein bisschen knifflig. Es gibt zusätzlich auch noch die Hotline 116117, wo man anrufen kann. Das ist halt ein Callcenter, da sitzen so um die 100, 120 Leute. Und wenn da natürlich irgendwie mehr als 120 Leute anrufen, dann bleibst du halt in der Warteschleife hängen. So, das ist natürlich auch nicht im Sinne des Erfinders. Ja, und nach 10 Minuten kommt, bitte versuchen Sie es zu einem anderen Zeitpunkt. Genau, und dann hast du halt als dritte Option, alle über 80-Jährigen sind angeschrieben worden vom Land und haben einen Code bekommen und eine spezielle Nummer, die nicht weiter veröffentlicht wird, sondern die nur für diese Altersgruppe da ist, wo die dann anrufen können. Das ist immer noch ein Callcenter, das sind immer noch zu wenig Leute. Und auch da funktioniert es nicht von alleine. Aber da hast du halt dann einen leichteren Zugang und kannst dich eben mit dieser Codenummer identifizieren, dass du da auch wirklich dann berechtigt bist. Und das soll dann einfacher gehen. Ob das funktioniert, weiß ich nicht. Kenne keinen aus der Altersgruppe, der dieses Verfahren mal mitgemacht hat. Weiß ich nicht. Du hast dem letzten einen Tweet retweetet, wo jemand angeregt hat, einen Corona-Feiertag einzuführen. Fand ich spannend, das Thema. Ja, ich fand die Idee gar nicht so doof im ersten Moment. Also ist ja auch es ist ja ganz häufig so, ich sitze irgendwo, habe ein bisschen Zeit, scroll durch meinen Twitter-Feed und denke, ach ja, hier, das, ja, okay, das finde ich ganz, ganz witzig oder das ist ein Gedanke, der irgendwas in mir antickt, retweete ich mal. So, ich habe mir da jetzt keine ernsthaften Gedanken darüber gemacht, was ich da jetzt nehmen sollte oder was es für ein, welcher Tag da geeignet wäre. Aber grundsätzlich warst du dem positiv gegenübergestanden, weil ich war nämlich sofort gleich, boah, ey, geht's noch? Naja, so. Also bei mir war genau das Gegenteil ausgelöst. Naja, also ich finde die Idee, einen Gedenktag zu haben, dafür, was dieses Virus letztlich mit der ganzen Welt gemacht hat, so was, ne, erinnern wir uns mal, was letztes Jahr im März los war, wie wir alle auf einmal zu Hause bleiben mussten, wie auf einmal nichts mehr ging, das öffentliche Leben regelrecht auf Null gefahren worden ist und mit was für wirtschaftlichen Folgen manche immer noch zu kämpfen haben und was wie sehr uns in diesem Jahr Corona rein vom Kopf her beschäftigt hat. Es gibt ja in ganz vielen Gesprächen, du siehst es ja auch bei uns, wir reden seit einem Jahr, müssen wir uns wirklich anstrengen, mal ein Thema zu haben, was nicht irgendwie auf Corona zurückläuft. Und dann sind ja auch einfach tausende Leute an dem scheiß Virus gestorben. Und ja, aber deswegen ein Feiertag das ist ja das, ein Gedenktag. Ein Gedenktag zu haben. Zu sagen, wir gedenken heute den Leuten, die diesem Virus erlegen sind. So das finde ich so, was ist sowas wie Volkstrauertag oder sowas, so in diese Kategorie, dass man halt auch wirklich sagt, also das war so die Idee, die ich sofort hatte, dass man eben nicht sagt, ja, noch ein Tag frei ist ja gut, wir haben zu wenig Feiertage in Schleswig-Holstein, lass mal machen, sondern dass man das wirklich vielleicht dann auch wirklich als stillen Feiertag etabliert, so wie Karfreitag ja zum Beispiel einer ist, mit Tanzverboten oder so, dass man also wirklich sich zurückerinnert, was war das für eine Riesenscheiße, wenn wir irgendwann mal damit fertig sind. Das finde ich gar nicht so doof. A, will man das und B, müssen wir uns nicht darauf einstellen, dass solche Scheiße noch öfters bei uns auftaucht? Ja. Müssen wir nicht damit leben lernen und wird uns das nicht jetzt noch öfters treffen? Das steht zu befürchten, ne? Also wir sehen ja jetzt gerade, ist die Geflügelpest schon wieder ausgebrochen in Schleswig-Holstein, da kam schon wieder ein neuer Strang. In Russland gibt es jetzt auch den ersten dokumentierten Fall, wo die Krankheit auf einen Menschen übertragen worden ist. Und das ist halt etwas, ja klar, das werden wir noch ganz lange immer wieder haben. Und zwar genau so lange, wie wir beispielsweise uns die Massentierhaltung leisten. Weil einfach in Betrieben, was weiß ich, wenn du, es sind jetzt zwei Betriebe betroffen, der eine hatte über 70.000 Hühner, der andere der hatte fast 60.000 Hühner. So, und da gehst du natürlich durch den Stall und so viel Hygiene kannst du halt das ist ja jetzt jahrzehntelang gut gegangen, klar, und In Deutschland gibt es auch sehr genaue Regeln dafür, was man tun muss für die Hygiene. Aber wir sehen ja, so ein Virus, also das Coronavirus, das uns jetzt beschäftigt, das ist ja auch vom Tier auf den Menschen übergegangen. So diese Art Virus, die wurde ja auch in Kamelen und Fledermäusen und sonst wo nachgewiesen und war für die Arten überhaupt kein Problem, aber für den Menschen ist es halt schwierig. So, und das Geflügelpestvirus kann für den Menschen auch tödlich sein. Und wenn das jetzt auf den Menschen erstmals dokumentiert übergegangen ist, also ich bin ehrlich gesagt nach 2020 ein bisschen pessimistisch, was sowas angeht. Warum sollte das nicht passieren, dass wir da gleich die nächste Pandemie vor der Tür haben? Und es gab ja auch schon Warnungen vor, wie hieß das andere, MERS? Keine Ahnung, wir haben jetzt SARS und dann haben wir MERS. Also ja, na klar, kann das durchaus passieren. Kann man noch mit irgendwelchen Gedenktagen erinnern oder sonst irgendwas? Also ich weiß nicht. Also nee. Ja, du sollst es ja nicht feiern. So, nicht ich will feiern. Ja keine Konfetti-Parade. Aber auch dieses Gedenken, widerspricht mir ehrlich gesagt völlig. Okay, aber dann mal anders. Tag der Deutschen Einheit. Ja. So, das war ja auch ein jahrzehntelanges unterdrückerisches Regime. Das aufgehoben unter wurde, dem, das nicht mehr existiert. Ja. Und das feiern wir jetzt. Aber willst du daran erinnern, dass dieses Regime existierte und dass Leute unter diesem Regime getötet und ausgespitzelt worden sind? Nee, aber dass eine friedliche Revolution aus dem Osten ausgehend dazu geführt hat, dass wir wieder vereint waren. Das finde ich positiv. Das kommt bei mir angenehm an. Und sowas zu feiern, finde ich sinnvoller als die Kreuzigung von Jesus oder irgend sowas. Also ich weiß es nicht. Also Corona-Feiertag, ich habe sofort negativ. Das wäre, als wenn wir den 26. April 86 jetzt hier irgendwie als Gedenktag machen würden. Oder wann war das in Japan jetzt? Vor 10 Jahren, da ein Gedenktag. Also wenn jeder Reaktor, der explodiert oder so, daran einen Gedenktag und sich daran zu erinnern, mahnend zu erinnern. Ich glaube, das muss an einem Tag nicht festgehalten werden. Naja, aber also ich müsste mich jetzt, warte mal, müsste ich auch nachgucken, aber gab es nicht auch in Japan einen Gedenktag für den Abwurf der Hiroshima-Bombe? Oh, okay. Ich meine ja. Das kurz überprüfen. Volkstrauertag dann auch. Ich weiß es nicht, warum ich das jetzt so negativ berührt, dieser Gedanke. Ja, also jedes Jahr am 6. August feiern die Japaner einen Gedenktag anlässlich des Abwurfs der Hiroshima-Bombe, 6. August 45. Aber wenn man jetzt schon so angenervt von dem Ganzen ist und gar nicht mehr drüber reden möchte und gar nichts mehr damit zu tun haben möchte in dem Sinne und dann... Es steht dir ja am Ende immer noch frei, wie du diesen Feiertag begehst. So, das ist ja genauso wie mit allen anderen Feiertagen auch. Also nur weil Tag der Deutschen Einheit ist, stelle ich mich ja nicht hin und singe I've been looking for freedom. weißt du, das ist ja, also Hallo? Das kann ja wohl keiner verlangen. Wind of Change, ja genau, das ist... Auch ein übrigens ganz hörenswerter Podcast, die Geschichte dieses Songs Wind of Change, weil es nämlich das Gerücht gibt, dass der CIA diesen Song initiiert hat und um eben Russland zu destabilisieren und den Glasnost und Perestroika-Prozess einzuläuten. Du meinst, Udo Lindenberg hat nicht gereicht und dann mussten sie was Größeres auf. Haben sie die Scorpions geschickt. Ja, genau. Ja. Ob das stimmt, ist alles nicht bewiesen, weiß man alles nicht, aber es gibt einige Indizien, die sie im Podcast da zusammenführen. Der ist auf Englisch sehr, sehr hörenswert, ich glaube 10 oder 11 Folgen. Und der Sprecher, also das hat mich nach der 5. Folge fertig gemacht, weil der immer CIA gesagt hat, CIA. Und dann, ich habe das total gerne gehört, weil es super produziert war, also war wirklich, wirklich gut gemacht, auch aus einem professionellen Standpunkt raus. Aber dieser Typ im CIA gesagt hat, das hat mich richtig Gänsehaut. Beim Biathlon sagt immer einer Italiener. Ja, herrlich. Kann ich auch nicht hören. Da kommt wieder der Italiener. Kann ich nicht. Naja, okay, also du bist für Feiertag, ich bin dagegen. Ja, gut. Kannst du überlegen, was machen wir? Aber wir haben ja auch schon genug, also ich meine. Ja, ihr habt genug, richtig. Ja, genau. In Bayern gibt es genug Feiertage, das ist vollkommen korrekt. Ihr solltet an dem Tag arbeiten müssen. Ja, du willst ihn doch sowieso nicht haben. Also dann. Den Feiertag? Ja, nö, ja, bitte. Ich brauche den. Ich nehme dann lieber den Tag an, keine Ahnung, an dem ich geimpft wurde. Aber das ist ja dann auch ein Corona-Gedenktag. Ja, das ist auch ein Corona, den denkt man auch dran, das stimmt. So. Nee. Und ganz ehrlich, also das musst du auch erstmal jemandem aus Brake an der Weser vermitteln, warum wir jetzt ausgerechnet an deinem Impftag den Corona-Feiertag nee, haben. Jeder an seinem, so. Du an deinem, ich an meinem, das ist so ein flexibler Feiertag, wo man dann machen kann, was man will. Aber du kriegst ja zwei Impfungen. Was machen wir denn da? Dann kriege ich zwei Tage. Wunderbar. Nur die von Moderna. Die haben bloß einen. Aha. Die kriegen bloß eine Spritze. Tja. Ja, ach, naja. Ich weiß nicht. Also dieses Konzept ist noch nicht so ganz ausgegoren. Da müssen wir vielleicht noch mal drüber. Auch nicht. Ja, ich glaube auch. Allein schon. Jetzt hätten wir aber mit dem Thema Corona eigentlich schon wieder den Podcast runtergezogen, die Stimmung runtergezogen. Jetzt könnten wir eigentlich abschließen. Aber wir haben ja noch zwei Automaten. Ja, dann aber husch. Die uns zugespielt wurden, und zwar wieder vom Westkirchen-Andi, der hat das auf Twitter entdeckt, und zwar ein Eisautomat, genau, vor einem Eiscafé in Duisburg. Hat sich jemand gedacht, dadurch, dass er jetzt geschlossen ist und so, könnte er ja einen Eisautomaten vor die Tür stellen, und der scheint auch ganz gut zu funktionieren. Mhm. Ganz gut, jetzt sehe ich gerade, der nächste Tweet heißt, aufgrund eines Verbindungsproblems ist am Automaten aktuell leider keine Kartenzahlung möglich. Normalerweise werden die gängigen Debit- und Kreditkarten akzeptiert. Naja gut, aber das Bargeldfach ist ja immer noch da. Also kannst du ja mit Münzen und Geldscheinen bezahlen. Ja, dann geht's noch. So, und guck mal, dann hast du Milcheis Casanova, die große Packung, 490 Milliliter, 7 Euro. Finde ich okay. Für selbstgemachtes, ja. Oder für Eisdielen-Eis? Ja. Sehr gut. Die Farbe ist natürlich schon rosa. Ja, nur für den Automaten, nicht fürs Eis. Ja, schon. Also aber, nur für einige Eissorten. Ja. Ja, eine gute Idee. Ja, sicher. Ohne Frage. Primavera. Genau, aber wo war das? In Duisburg. Ja, gut, das schreibe ich mir dann mal auf die Liste. Ich hatte es ja schon mal erwähnt, glaube ich, ne? Ich habe eine Reiseliste für nach Corona. Dinge, die ich erleben und erledigen möchte. Nach Corona musst du nicht mehr an den Automaten, da kannst du auch wieder in die Eisdiele hinein. Aber das ist dann, wo bleibt denn dann der Spaß? Ich möchte doch den Automaten sehen. Ich fahre doch nicht nach Duisburg, um da in eine Eisdiele gehen zu können, sondern ich fahre nach Duisburg, um mir an dem Automaten ein Eis zu holen. Genau. Und zwar ein großes. Genau, und das am Corona-Feiertag, gehst du zum Automaten. Ja. Yeah. Genau. Dann stelle ich mich mit einem großen Eimer Schokoeis vor die Schaufensterscheibe vom Fitnessstudio und löffel den auf und wische mir ab und zu den Schweiß ab, während ich den Leuten beim Fahrradfahren zugucke. Es wird fantastisch. Freue ich mich jetzt schon drauf. Stimmt, die Fitnessstudios sind dann auch wieder. Eben, genau. Ach, muss man vorstellen, was alles wieder anders wird, wenn das alles vorbei ist. Ach, ist das herrlich. Mit diesem Gedanken sollte man doch eigentlich sich in einen Feiertag gehen. Achso. Also. Ja, was denn? Ich finde die Idee immer noch gut. Ja, genauso gut finde ich persönlich die Idee eines Käsefondue-Automaten. Das hat uns Tobias Migge angedeihen lassen. Und zwar offensichtlich steht dieses Gerät in Frankreich. Und da kriegt man also Fondue-Käse, Raclette-Käse, Brot. Man kriegt auch Kartoffeln in dem Ding. Und Creme und Meringue, muss ich gestehen, da reicht es dann doch nicht, mein Französisch. Aber das sieht erstmal gar nicht so doof aus von der Idee her, einen Käseautomaten hinzustellen, wo man, ja, so letztlich, wir hatten ja auch schon mehrfach irgendwelche Wurstautomaten und der Käseautomat, warum denn nicht? Gefällt jetzt noch der Weißwein irgendwie, weil für mich gehört in Käsefondue auch schön lecker Weißwein oder so ein Korn oder so ein Nicht-Korn, so ein Clan. Ja. Irgendwas Alkoholisches. Also wir sehen ja nur einen Bildausschnitt, also analog zur Milchtankstelle könnte da natürlich direkt daneben auch eine Weintankstelle sein. Würde ich in Frankreich jetzt auch nicht ungewöhnlich finden. Unter Umständen, ja. Also ich hätte eine Weintankstelle jedenfalls, wenn ich in Frankreich wäre. Da kannst du mal von ausgehen. Also ich nehme den Käseautomaten, also mit Eis. Ich glaube, ich würde mich für den Käseautomaten entscheiden. Läuft mir gleich das Wasser im Mund zusammen. Ja, gut. Dann hätten wir es doch. Ich denke. Dann würde ich sagen, dann treffen wir uns wieder im nächsten Monat in der Mitte am 15. um 12. Servus. Bis dann. Tschüss.